was ich berichte, was ich zugetragen hat. Lauschet meiner Kunde, tragt sie weiter von Stadt zu Stadt. Es war ein Schiff gekommen, mit Männern aus fremden Land, mit Schwertern und bunten Gewändern und dem Kreuz in der Hand. Von Liebe und einem namenlosen Gott. Er errichtete ihre Kirchen, unseren alten Göttern zum Spott. All unsere Kultstätten wurden von ihnen entweiht. Im Namen des Kreuzes, voller Hass und verloren für all das Elend und Leid. haben wir Rache geschworen. Solang die Glut im Herzen lebt, werden unsere Götter nicht sterben. Lass uns für Germanien kämpfen, denn wir sind Wotans Erbe. Lassen wir uns niemals blenden. Wir zerschlagen das Kreuz ihres toten Gottes, um ihr falsches Regime zu beenden.